Die deutsche Sprache ist bekannt für ihre Wörter mit vielen Konsonanten. Vor allem in Komposita findet man wahre Konsonantencluster. Wiederholen Sie nach dem Signal. Umwelt. Schutz. Der Umweltschutz. Bei der Aussprache von Konsonantenclustern hilft es, längere Wörter in kürzere zu trennen. Hören Sie den Text einmal ganz und lesen Sie in Ihrem Begleitheft. Hören Sie dann die Komposita noch einmal und ergänzen Sie die fehlenden Konsonanten. Festtagsbraten und Zugspitzbahn oder doch lieber Sport und Gemüse? Für den Durchschnittsdeutschen bedeutet der Advent nicht mehr nur Weihnachtsstress auf hohem Cholesterin. Marketingstrategen haben das erkannt und machen schon im Dezember Werbung für Fitnesstrainings und Ernährungstrends. Und nun die Komposita. Wiederholen Sie nach dem Signal. Festtagsbraten. Zugspitzbahn. Durchschnittsdeutschen. Weihnachtsstress. Marketingstrategen. Fitnesstrainings. Ernährungstrends. Und damit sind wir am Ende von Deutsch Perfekt Audio. Nächstes Mal heißt unser Spezialthema Wintersport 2020. Zum Jahresanfang gibt es viele neue Gadgets für den sportlichen Besuch in den Bergen. Wer auch ohne viel Adrenalin gut durch den Winter kommt, darf sich genauso freuen. Moderne Technik bringt uns den Winter nämlich in spektakulären Bildern auf die Bildschirme zu Hause. Und in einer speziellen Sprache, die gar nicht so schwierig ist. Das und vieles mehr können Sie beim nächsten Mal bei uns hören und üben. Es verabschieden sich bis dahin Peter Veit und Dascha von Barbara.